Glück soll dich ereilen, mein Wunsch sei dir geleit. Nichts wird uns je entzweien, kein Schwert und nicht die Zeit. Wie das Blut aus unseren Adern sich Faust an Faust vermengt, so stark sei meine Treue, an der dein Leben hängt. Wir sind Brüder im Herzen für immer vereint. Wir sind Brüder im Herzen von Zweifeln befreit. Wir haben nichts zu bereuen, es gibt nichts zu verzeihen. Wir sind Brüder im Herzen für immer vereint. Und für die Deinen steh ich in jeder Not. Gedeih oder Verderben, hinaus über den Tod. Wenn du fällst, trag ich dich weiter, scheint alles auch verloren. Wir lassen niemand liegen, so haben wir's uns geschworen. Wir sind Brüder im Herzen für immer vereint. Wir sind Brüder im Herzen von Zweifeln befreit. Wir haben nichts zu bereuen, es gibt nichts zu verzeihen. Wir sind Brüder im Herzen, für immer Farben, will sprechen dein Gebet und deinen Schritten folgen, bis alles untergeht. Und im Lichte dieses Bundes prüf künftig jede Tat auf Freundschaft und die Freiheit, auf uns, mein Kamerad. Wir sind Brüder im Herzen für immer vereint. Wir sind Brüder im Herzen von Zweifeln befreit. Wir haben nicht